Doramins Körperfülle war für einen Malaien ungeheuer. Aber er wirkte nicht eigentlich fett. Er wirkte eindrucksvoll, monumental. Seine steinerne Ruhe, er rührte kaum je ein Glied, wenn er sich erst einmal niedergelassen hatte, schien ein sichtbarer Ausdruck seines hohen Ranges zu sein. Wenn er einherschritt, stützten ihn zwei stämmige Jünglinge mit nacktem Oberkörper. Sie halfen ihm beim Niedersetzen und blieben hinter seinem Stuhl stehen, bis er wieder aufstehen wollte. Dann wandte er seinen Kopf langsam, wie unter großer Mühe, nach links und rechts, und sie fassten ihn unter den Achseln und halfen ihm auf. Bei all dem hatte er nichts von einem Krüppel an sich, im Gegenteil. All seine schwerfälligen Bewegungen waren wie die Offenbarung einer gewaltigen, bedächtigen Körperkraft. Es wurde allgemein angenommen, dass er in öffentlichen Angelegenheiten den Rat seiner Frau einholte. Aber niemand hat ihn je ein einziges Wort mit ihr wechseln hören. Der Sohn dieser beiden alten Leute war ein hervorragender junger Mann. Ich glaube, man kann sagen, sie vergötterten ihn. Aber ich ertappte sie nie dabei, dass sie ihm auch nur einen offenen Blick zusandten. Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 6. Es ist schon sehenswert. Sie sind wie Leute aus einem Buch, nicht wahr? Und dein Varys, ihr Sohn, ist der beste Freund, den ich je hatte. Meine Freunde sind deine Freunde. Mr. Stein würde sagen, deine Feinde. Ein guter Kriegskamerad. Sind meine Feinde. Ich hatte Glück. Himmel, was hatte ich für ein Glück, als ich völlig ausgepumpt bei Doramin, seiner Frau und dein Varys hereintaumelte. Nicht, dass ich danach die Hände in den Schoß gelegt hätte, aber auf einmal sah ich, was ich zu tun hatte. Natürlich sah er es. Und dass er es so klar sah, lag am Krieg. Denn die Macht, die ihm zufiel, war die Macht des Friedensstifters. Als er eintraf, war die Gemeinschaft der Bugi in einem höchst kritischen Stadium. Sie hatten Angst. Alle. Jeder hatte um sich selbst Angst, während ich mit größter Deutlichkeit erkannte, dass sie sogleich etwas würden unternehmen müssen, wenn sie nicht einer nach dem anderen zwischen dem Raja und jenem vagabundierenden Sheriff untergehen wollten. Kommen Sie, wir sind da. Er zeigte ihnen einen verwegenen Plan. Ohne das Gewicht von Doramins Autorität und den feurigen Enthusiasmus seines Sohns wäre Jim gescheitert. Hört auf ihn. Dein Varys war der Erste, der an ihn glaubte. Hört auf den Weißen. Seine durchdringende Gelassenheit und die Klugheit, mit der er Jims Absichten begriff, gefielen mir. Ich schien geradezu das Urbild aller Freundschaft vor mir zu haben. Kommen Sie. Ich ließ mich davon überzeugen, als ich von Tag zu Tag mehr von Jims Geschichte erfuhr. Geben Sie mir Ihre Hand. Jims Geschichte. Hörte ich nicht eine Geschichte? Ich hörte sie auf dem Marsch, im Lager. Einen großen Teil davon vernahm ich auf einem der beiden Zwillingsgipfel, nachdem ich die letzten 100 Fuß oder mehr auf Händen und Füßen hatte hinaufklettern müssen. Jim saß auf dem Stamm eines gefällten Baumes, zog seine Pfeife heraus und begann zu rauchen. Frisches Gras und Buschwerk wuchs um uns her. Unter einem dornigen Gestrüpp waren die Spuren einer Erdaufschüttung zu sehen. Hier nahm alles seinen Anfang. Sehen Sie da drüben? Ach, die verkohlten und zertrümmerten Palisaden auf dem anderen Berggipfel? Mhm. Die Reste von Sheriff Alis uneinnehmbarem Lager. Jim hatte Doramins alte Artillerie auf den Berggipfel gebracht. Zwei rostige eiserne Siebenpfünder und eine Menge kleiner Messingkanonen. Die Schwierigkeit war, sie dort hinaufzubekommen. Er zeigte mir, wo er die Taue befestigt, erklärte mir, wie er aus einem ausgehöhlten Klotz, der auf einem gespitzten Pfahl saß, ein rohes Gangsbiel gezimmert hatte. Er hatte die Männer die ganze Nacht über zu harter Arbeit angetrieben. Große Feuer, die in Abständen entfacht worden waren, beleuchteten den ganzen Abhang. Aber hier oben musste der Trupp an der Winde im Dunkeln arbeiten. Der alte Doramin hatte sich in seinem Lehnstuhl den Berg hinauftragen lassen. Erstaunlicher alter Kerl. Er hatte ein paar riesige Feuersteinschlosspistolen auf den Knien. Ein Geschenk von Stein vermutlich, als Gegengabe für den Ring, wissen Sie? Mhm. Da saß er also, rührte keinen Finger und eine Menge Leute rennend, schreiend, zerrend um sich her. Der erhabenste, eindrucksvollste alte Kerl, den Sie sich denken können. Er wäre kaum mit dem Leben davongekommen, wenn Sheriff Ali seine höllische Bande auf uns gehetzt hätte. Aber Sheriff Ali muss uns für verrückt gehalten haben und machte sich nicht die Mühe, herüberzukommen. Jeder hielt es für unmöglich. Schon hatte die Legende Jim mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Ja, es wurde gesagt, eine Menge Seile seien zwar höchst kunstvoll angebracht worden. Das sei auch eine Vorrichtung gewesen, die sich durch die Anstrengung vieler Menschen bewegen ließ. Und jede einzelne Kanone sei schließlich hinaufgewandert, habe sich langsam durch das Buschwerk geschoben, wie ein wildes Schwein, das sich den Weg durchs Unterholz bahnt. Aber was das schlichte Volk der umliegenden Dörfer anging, so erzählte man sich, Jim habe die Kanonen auf seinem Rücken den Berg hinaufgetragen. Immer zwei auf einmal. Was kann man mit solchen armen Tölpeln machen? Sie sitzen ganze Nächte lang da und reden unsinniges Zeug. Und je unwahrscheinlicher die Lügen sind, desto besser. Tja, mein Lieber, Sie denken doch nicht etwa, dass ich so etwas glaube. Wie? Nein, das denke ich nicht. Nun, wie dem auch sei, die Kanonen waren zur Stelle und wurden bei Sonnenaufgang zusammen abgefeuert. Meine Güte, Sie hätten sehen sollen, wie die Späne flogen. Es machte den Anschein, als habe die erfolgreiche Hinaufbeförderung der Kanonen Jims Leuten solch ein Vertrauen eingeflößt, dass er es sich leisten konnte, die Artillerie dem Befehl zweier älterer Bugi zu unterstellen und sich Dain Waris und der Sturmabteilung anzuschließen, die verborgen in der Schlucht lag. In den frühen Morgenstunden begannen sie, den anderen Berggipfel hinaufzukriechen, auf dem Sheriff Alis Lager war. Und als sie zwei Drittel des Weges hinter sich hatten, legten sie sich ins nasse Gras und warteten auf den Sonnenaufgang, der das verabredete Zeichen war. Es war die längste halbe Stunde meines Lebens. Langsam zeichnete sich die Palisadenwand über ihm gegen den Himmel ab. Dain Waris lag neben ihm platt auf dem Boden. Wir sahen einander an. Keinerlei Furcht wohnt in meinem Herzen. Er lächelte mir fröhlich zu, als sei nichts dabei. Die Leute hatten ein blindes Vertrauen zu ihm. Ihm allein. Zu seinem bloßen Wort. Soviel ich weiß, hatten sie noch keinen Grund, es zu bereuen. Inzwischen hätten sie es sich zur Gewohnheit gemacht, ihn zum Schiedsrichter bei allem und jedem anzurufen. Sie haben ja keine Ahnung. Erst neulich ist ein alter Tropf, den ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen hatte, aus einem meilenweit entfernten Dorf gekommen, um mich zu fragen, ob er sich von seiner Frau scheiden lassen soll. Tatsache, Ehrenwort. Sowas geschieht hier ständig. Tatsächlich? Bei dem ersten schrägen Sonnenstrahl, der sich über die unbeweglichen Baumgipfel stahl, hüllte sich die eine Bergspitze unter lautem Krachen in weiße Rauchwolken und auf der anderen brach ein wildes Getöse von gellenden Schreien, Kriegsrufen, Überraschungs- und Schmerzenslauten aus. Jim und Dain Waris waren die Ersten bei den Palisaden. Der Legende nach hatte Jim mit einem einzigen Finger das Tor zum Einsturz gebracht. Unsinn! Die ganze Palisade war ein armseliges Ding. Jedenfalls war das Tor ohnehin schon zertrümmert und hielt nur noch durch ein Wunder zusammen. Er stemmte sich wie ein Irrer mit der Schulter dagegen und brach Hals über Kopf hinein. Vorsicht, Jim! Wäre nicht Dain Waris gewesen, so ein pockennarbiger, tätowierter Lumpenkerl, der mich um ein Haar mit seinem Sperr an einen Balken geheftet. Das räudige bengalische Katze! Das werden ihr Schweine! Der dritte Mann, der in die Palisaden eindrang, war Jims Diener, Tamp Itam. Achtung, das war ein Malaie aus dem Norden. Ein Fremdling, der durch Patusan gewandert und von Raja Alang gewaltsam als Paddler seines Staatsbootes festgehalten worden war. Er hatte sich bei erster Gelegenheit aus dem Staub gemacht Und nachdem er bei den Boogie-Siedlern Unterschlupf gefunden, hatte er sich Jim angeschlossen. Seine Haut war sehr dunkel, sein Gesicht flach, die Augen vorquellend und das Augenweiß gallig-gelb gefärbt. Es lag etwas Überschwängliches, fast Fanatisches in seiner Hingabe an den Weißen Lord. Bei der Einnahme der Palisaden hatte er sich durch die kaltblütige Wildheit seiner Kampfweise besonders ausgezeichnet. Sie schlugen ihre Gegner vollständig in die Flucht. Sie fliehen, Tuan! Lasst euch nie wieder hier sehen! Dies ist jetzt und für immer das Land der Boogie! Ja, nur ihr heutigen Hunde, flieht! In Patusan war die Aufregung gewaltig. Das muss großartig gewesen sein. Es war gewaltig! Gewaltig! Sherif Ali floh aus dem Land, ohne sich noch einmal zur Wehr zu setzen. Und als die armen, gehetzten Dorfbewohner aus dem Dschungel zurück in ihre zerfallenden Häuser zu schleichen begannen, war es Jim, der auf den Rat Dain Waris die Häuptlinge bestimmte. So wurde er der eigentliche Herrscher des Landes. Was den alten Tunku Alang angeht, so kannte seine Furcht anfangs keine Grenzen. Er sah sich schon schändlich aus Patusan vertrieben, einsam und verlassen dahinwandern, abgerissen, ohne Opium, ohne seine Frauen, ohne Vasallen. Eine freie Beute dem Erstbesten, der ihn töten wollte. Nach Sherif Ali würde er an die Reihe kommen. Und wer konnte dem Angriff widerstehen, der von solch einem Teufel geführt wurde? Und in der Tat verdankte er sein Leben und das Maß an Autorität, das er zur Zeit meines Besuches noch besaß, allein Jims Gerechtigkeitsgefühl. Die Boogie selbst waren äußerst erpicht darauf, alte Rechnungen zu begleichen. Und der unbewegliche alte Doramin hegte die Hoffnung, noch zu seinen Lebzeiten seinen Sohn als Herrscher von Patusan zu sehen. Während eines unserer Gespräche erlaubte er mir, einen Blick in diese geheimen, ehrgeizigen Pläne zu tun. Ich selbst habe in jungen Jahren meine Kräfte wohl zu gebrauchen gewusst. Aber jetzt bin ich alt, müde. Aber auch ich habe unbegrenztes Vertrauen in Duan Jims Weisheit. Wenn ich ihm nur ein Versprechen abbringen könnte, ein Wort nur. Das Land bleibt dort, wo Gott es hingelegt hat. Aber die Weißen, sie kommen zu uns. Und nach einer Weile gehen sie wieder. Sie gehen fort. Und diejenigen, die sie zurücklassen, wissen nicht, wann sie mit ihrer Rückkehr rechnen dürfen. Sie gehen in ihr eigenes Land, zu ihren Leuten. Und so wird es dieser Weiße auch tun? Nein, dieser nicht. Nicht? Nein. Ah, dies ist in der Tat eine erfreuliche Botschaft. Aber warum? Warum ist er denn in so jungen Jahren von zu Hause fortgezogen? Von so weit hergekommen? durch so viele Gefahren gegangen. Hat er denn kein Heim, keine Verwandten in seinem Vaterland? Hat er keinen Vater, der sich immer an sein Gesicht erinnert? Nein. Ja. Nein. Sonderbarerweise wurde ich am Abend jenes Tages, der mein letzter in Patusan war, abermals vor diese Frage gestellt. Vor das unbeantwortete Warum von Jims Schicksal. Und das bringt mich auf die Geschichte seiner Liebe. Auf den ersten Blick ist es eine Geschichte wie jede andere. Aber im Hintergrund schwebt die melancholische Gestalt einer Frau. Der Schatten eines grausamen Wissens, das in einem einsamen Grab liegt. Das Grab selbst war ein brauner Hügel, hübsch eingefasst mit einem Band weißer Korallen und von einem kreisrunden Zaun aus gespaltenen Schößlingen umgeben. Jim selbst hatte ihn gebaut. Während ihres ganzen Lebens hatte die Frau des greulichen Cornelius keinen anderen Gefährten, Vertrauten und Freund als ihre Tochter. Wie die arme Frau diesen abstoßenden Malaka-Portugiesen hatte heiraten können, nach der Trennung von dem Vater ihrer Tochter, und wie diese Trennung zustande kam, ob durch Tod oder den Druck der Konventionen, bleibt mir ein Rätsel. Aber ich bin überzeugt, die Mutter war ebenso sehr eine Frau, wie die Tochter eine zu sein schien. Jim gab ihr einen Namen, der Kostbares bezeichnet. Die Kostbarkeit eines prächtigen Edelsteins. Jewel. Juwel. Ich hörte den Namen zum ersten Mal 10 Minuten nach meiner Ankunft im Hof seines Hauses, als er mir erst dermaßen die Hand geschüttelt hatte, dass mir fast der Arm abfiel. Jewel! Oh, Jewel! Schnell! Wir haben Besuch! Ein Freund! Wissen Sie, das hier wirklich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel ich ihr verdanke und deshalb... Einen Moment noch! Naja, Sie verstehen das. Das ist genauso, als ob... Hallo! Hallo, Mädchen. Und Sie sind also Mr. Marlowe? Woran ich mich am besten erinnere, ist die gleichmäßige, olivfarbene Blässe ihrer Haut und der tief blau-schwarze Glanz ihrer Haare. Ihre Bewegungen waren frei, sicher. Während Jim und ich uns unterhielten, pflegte sie hin und her zu gehen, uns rasche Blicke zuzuwerfen, voll Charme und Wachsamkeit. Ihre Zärtlichkeit schwebte wie ein Flügelschlag über ihm. Jim wurde eifersüchtig geliebt und beschützt. Auch Tamp Itam, der auf unseren Reisen hinter seinem weißen Lord hermarschierte, den Kopf zurückgeworfen, kriegerisch und vor Waffen starrend, mit Kries, Hackbeil und Lanze, abgesehen von Jims Gewehr, das er ebenfalls trug. Auch Tamp Itam gab sich die Miene eines unbestechlichen Wächters. Sie müssen wissen, Jim hatte Doramins Anwesen sehr bald nach seiner Ankunft verlassen. Lange vor dem Krieg gegen Sheriff Ali. Ich musste mich um Steins Geschäfte kümmern. Zu diesem Zweck überquerte er unter völliger Missachtung seiner persönlichen Sicherheit den Fluss und nahm bei Cornelius Quartier. Der Kerl konnte scheinbar vor Freude gar nicht an sich halten. Er stürmte mir jeden Morgen entgegen und schüttelte mir beide Hände. Teufel auch, aber ich war nie sicher, ob es Frühstück geben würde. Wenn ich 3 Mahlzeiten innerhalb 2 Tage vorgesetzt bekam, konnte ich mich glücklich preisen. Und dann ließ er mich auch noch einen Wechsel über $10 pro Woche unterschreiben. Ich bin überzeugt, Mr. Stein hat nicht im Sinn gehabt, dass ich sie umsonst verköstige. Er verköstigte mich so gut wie gar nicht. Das halbe Dach des Hauses war eingefallen, das ganze Anwesen machte einen heruntergekommenen Eindruck. Er gab sich alle Mühe, mir zu beweisen, dass Mr. Stein ihm Geld schulde. Aber seine Bücher waren zerfetzt und einige fehlten ganz und gar. Er versuchte, seiner Frau die Schuld daran zuzuschieben. Schließlich musste ich ihm verbieten, seine verstorbene Frau zu erwähnen. Ich brachte Jewel zum Weinen. Ich konnte nicht in Erfahrung bringen, was aus den Handelsprodukten geworden war. Es war nichts im Lager außer Ratten. Ich versuchte, meine Pflicht Stein gegenüber zu erfüllen, aber da gab es noch andere Dinge, die ich bedenken musste. Als ich zu Doramin floh, bekam der alte Raja Tunku Alang es mit der Angst zu tun und gab mir auf Umwegen alle meine Sachen zurück. Aber sobald ich das Hauptquartier der Bugi verließ, um bei Cornelius zu wohnen, begann man offen davon zu reden, der Raja habe sich entschlossen, mich früher oder später zu töten. Jim erzählte mir, er wisse eigentlich nicht, was ihn bewog, dort zu bleiben. Aber natürlich können wir es uns denken. Er hegte ein tiefes Mitgefühl für das wehrlose Mädchen, das diesem offenbar gemeinen Schurken ausgeliefert war. Er bestand darauf, von ihr als Vater angesprochen zu werden. Und zwar mit Respekt! Mit Respekt! Ich bin ein ehrbarer Mann und was bist du? Du denkst wohl, ich ziehe andere Leute Kinder groß, ohne mir Respekt auszubitten? Du solltest froh sein, dass ich es tue. Komm, sag ja, Vater. Nein! Warte nur! Hierauf fing er an, die tote Frau zu beschimpfen, bis das Mädchen davon lief. Du bist ein Teufel! Ja, ein Teufel bist du! Ja, genau. Jim hätte Cornelius mit Freuden halb tot geprügelt. Ich kann ihm das Handwerk legen. Sie brauchen nur ein Wort zu sagen. Wenn ich nicht so überzeugt wäre, dass er aufs tiefste Elend ist, hätte ich längst den Mut gefunden, ihn mit eigenen Händen umzubringen. Das Haus zu verlassen wäre wie niedriger Verrat gewesen. In der Zwischenzeit spürte er, wie sich alle möglichen Gefahren düster um ihn zusammenzogen. Bei Sherif Alis letztem Überfall waren einige Frauen aus der Stadt in das Lager hinaufgeschleppt worden. Doramin hatte zweimal einen verlässlichen Diener geschickt, um ihn ernsthaft darauf hinzuweisen, dass er nichts für seine Sicherheit tun könne, wenn Jim nicht wieder über den Fluss setze und wie anfangs bei den Bugi wohne. Menschen jeden Standes sprachen bei ihm vor, oft mitten in der Nacht, um ihm Pläne zu seiner Ermordung zu enthüllen. Er sollte vergiftet werden. Er sollte im Badehaus erdolcht werden. Anstalten waren getroffen worden, ihn von einem Boot aus zu erschießen. Schließlich entwickelte eines Nachts Cornelius selbst einen Plan, nach welchem er für 100 Dollar oder auch nur 80... Sagen wir 80, werde ich Ihnen einen vertrauenswürdigen Mann stellen, der Sie über den Fluss aus dem Land Patusan herausschaffen wird. Sicher, ganz sicher. Es gibt keinen anderen Weg, wenn Ihnen Ihr Leben auch nur einem Pfifferling wert ist. Was sind schon 80 Dollar? Ein Pappenstiel? Eine lächerliche Summe. Während ich, der zurückbleibt, mit meinem Beweis der Ergebenheit gegenüber Mr. Steins jungem Freund mein Leben aufs Spiel setze. Oh, sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Jim gestand mir, er habe in jener Nacht, nachdem der Kerl gegangen war, kein Auge zugemacht. Der Kopf wirbelte ihm. Aber dennoch entwickelte er gerade in jener Nacht seinen Plan zur Überwindung des Sherif Ali. Er sprang auf und ging barfuß auf die Veranda hinaus. Da stieß er auf das Mädchen, das reglos an der Wand lehnte, als halte es Wache. Jule, was ist? Wo steckt nur Cornelius? Ich weiß nicht. Da, da ist er. Cornelius, sind Sie das? Ja. Einige Fischer waren da mit Fischen, um Fische zu verkaufen, wissen Sie? Aha. Fische? Um diese Zeit? Es muss 2 Uhr morgens gewesen sein. Na dann, gute Nacht. Jim ging hinein und streckte sich wieder auf seiner Matte aus, um nachzudenken. Nach einer Weile hörte er verstohlene Schritte. Eine Stimme flüsterte durch die Wand. Schlafen Sie? Nein, was gibt's? Haben Sie sich noch einmal überlegt, worüber ich mit Ihnen sprach? Nein, ich habe es mir nicht überlegt. Und ich habe auch nicht im Sinn, es zu tun. Ich werde hier leben, hier in Patusan. Sie werden hier sterben. Nicht ehe ich Sie zum Teufel gejagt habe. Darauf können Sie Gift nehmen. Nichts kann mir etwas anhaben. Und wenn Sie sich noch so große Mühe geben. Gute Nacht. Hmm. Aufwachen! Aufwachen! Jules? Jules, sehen Sie aufstehen. Das? Was soll die Fackel? Aufstehen! Sie sollen aufstehen! Was ist? Was gibt es denn? Hier, nehmen Sie. Mein Revolver? Er ist geladen. Können Sie damit 4 Männer in Schach halten? Gewiss, natürlich, gewiss. Kommen Sie. Verfügen Sie über mich. Kommen Sie. Nach draußen. Sie sollten überfallen werden, während Sie schliefen. Die Männer sind jetzt im Lagerhaus und warten auf das Signal. Cornelius! Sind Sie wahnsinnig? Hey, Cornelius! Fliehen Sie! Die sind eingeschüchtert, das Licht, die Stimmen. Die wissen jetzt, dass sie wach sind, wissen, dass sie groß, stark, furchtlos sind. Wenn ich all das bin, warum sollte ich dann wegrennen? Ja, heute Nacht. Aber was ist morgen und übermorgen? Und in der Nacht nach all den vielen, vielen Nächten, kann ich denn immer wachen? Gehen Sie zu Doramin! Gehen Sie! Ich dachte, wenn ich von hier fortginge, dann wäre irgendwie alles zu Ende. Und so entschloss ich mich, einen Blick in dieses Lagerhaus zu werfen. Warten Sie, bis Sie meine Stimme hören. Dann rannte sie mit der Fackel um die Ecke und ich blieb allein in der Finsternis vor der Tür zum Lagerhaus. Jetzt! Auf! Los! Schießen Sie! Verteidigen Sie sich! Keine Bewegung! Sie hatte die Fackel zwischen den Balken des Fensters hindurchgestoßen. Hier ist niemand. Keine Spur. Gerade als Jim sich abwenden wollte, erkannte er ein Augenpaar in einem Haufen alter Matten. In einer über dem Kopf erhobenen Faust blitzte die Klinge eines Kries. Komm heraus! Jim! Ja! Und du? Was willst du? Ich? Nein, nicht du. Du möchtest wohl dein Leben halten, ha? Wie viele sind noch hier von euch? 2 mehr. Los, raus! Raus mit euch! Ja! Wir gehen schon. Hack das Banner rein. Ja, gut. Ja, gut. Lass mich abhauen. Der Erste, der seinen Namen herauszieht oder seinen Kopf umdreht, wir gehen schon. Nicht schießen. Marsch, los geht's. Neben ihnen trug das Mädchen in seinem weißen, fließenden Gewand, vorwärts, geht. Das schwarze geht. Haar bis zum Gürtel herabfallend, die Fackel. Halt! Das Flussufer war steil. Große Kühle drang von unten herauf. Richtet Sheriff Ali meinen Gruß aus. Sagt ihm, ich komme ihn bald selbst besuchen. Spring! Jim wandte sich dem Mädchen zu. Und nachdem sie seinen Blick erwidert hatte, warf sie die brennende Fackel mit großem Schwung in den Fluss. Der feurig rote Schein flog in hohem Bogen durch die Nacht. Und jetzt? Sie hatte einen kleinen Zusammenbruch. Die Aufregung, verstehen Sie? Jetzt spürte sie es, alles. Verteufelt müde muss sie auch gewesen sein. Und verdammt nochmal, sie mochte mich. Ich selbst mochte sie ja auch. Hatte das natürlich nie begriffen, hätte mir das nie träumen lassen. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Mehr, als ich Ihnen sagen kann. Ich bin erst 2 Jahre hier und wahrhaftig, schon kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie es mir möglich sein sollte, woanders zu leben. Der Gedanke an die Welt dort draußen, der macht mir Angst. Ich habe nämlich nicht vergessen, weshalb ich herkam. Noch nicht. Ist es nicht sonderbar, dass es diese Leute hier niemals begreifen würden? Wenn Sie diese Leute hier fragen, wer tapfer, wer aufrichtig ist, wer gerecht, wem Sie Ihr Leben anvertrauen würden, wird man Ihnen sagen, Tuan Jin. Das sagte er am letzten Tag, den ich mit ihm verbrachte. Macht nichts. Ich bin zufrieden. Beinahe. Ich brauche nur ins Gesicht des ersten Mannes zu blicken, der mir begegnet, und ich habe mein Selbstvertrauen wiedererlangt. Was meinen Sie? Nun? Ich habe meine Sache nicht gar so schlecht gemacht. Nicht so schlecht. Aber dennoch, Sie würden mich nicht gerne auf Ihr Schiff nehmen. Stimmt's? Ja, zum Teufel mit Ihnen. Hören Sie auf damit. Aha, sehen Sie? Nur versuchen Sie einmal, das denen hier weiszumachen. Man würde Sie für einen Lügner halten. Mein lieber Freund, Sie werden Ihnen immer ein Rätsel bleiben. Ein Rätsel? Gut. Dann lassen Sie mich für immer hier bleiben.